Lektion 7. Text 3. Goethe passt immer. Ich verstehe dich nicht, Elisabeth. Warum möchtest du denn unbedingt noch ein Buch kaufen? Wir haben doch schon eins. Aber Anton, wir brauchen noch zwei oder drei Bücher mehr. Ein Buch im Schrank, das sieht doch nicht gut aus. Na gut, wie du meinst. Aber nicht mehr als zwei. Bücher sind doch so teuer. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ja, wir suchen ein Buch. Nein, zwei Bücher. Möglichst dick und nicht zu teuer. Und nicht so hell. Besser dunkel. Wir haben nämlich einen weißen Schrank. Am besten schwarz. Ein schwarzes Buch im weißen Schrank. Das sieht doch gut aus. Haben Sie welche? Selbstverständlich. Welche Themen sind denn interessant für Sie? Themen? Das ist uns egal. Aber sie müssen schön sein. Möglichst dick und nicht zu teuer. Ja, ich habe hier ein sehr schönes Buch. Ganz schwarz, groß und dick. Bestimmt mehr als 2 Kilo. Gefällt Ihnen das? Nicht schlecht. Aber es ist sehr groß. Anton, wie findest du das? Passt das in den Schrank? Was meinst du? Ich weiß nicht. Was kostet das denn? Das ist sehr günstig. Ein Sonderangebot. Ich gebe es Ihnen für 65 Mark. Das sind nur knapp 30 Mark pro Kilo. Das ist uns zu teuer. Wir möchten nicht mehr als 10 Mark pro Kilo ausgeben. Haben Sie noch welche? Da kann ich Ihnen das hier empfehlen. Das kostet nur 49 Mark. Aber es ist leider nicht schwarz. Ach nein, es muss schon schwarz sein. Das gefällt mir nicht. Haben Sie noch andere? In schwarz. Nur Gesamtausgaben. Hier habe ich eine für 198 Mark. In schwarz und weiß. Gut, das sind 20 Bücher. Aber Goethe, das ist nicht schlecht, nicht wahr? Goethe? Der ist doch schon alt, oder? Wir haben einen ganz modernen Schrank. Das macht nichts. Goethe passt immer. Ja, aber die sind doch so teuer. Und 20 Bücher. Wir haben doch gar keinen Platz für so viele Bücher. Aber Anton, mir gefallen die sehr gut. Schwarz und weiß in dem weißen Schrank, das sieht doch toll aus. Und 200 Mark für 20 Bücher, das ist nicht viel. Die nehmen wir. Packen Sie sie bitte ein. Im Schrank ist doch genug Platz. Die Vasen müssen halt in die Küche.